Guten Tag, Adi ist Hallo, mein guten Name. Ich bin der diensthabende Arzt heute. Ich kümmere mich um Sie. Wie heißen Sie? Ich heiße Eleni Maya. Maja, Frau Maja, können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname für mich langsam buchstabieren? Genau. Eleni. Eleni ist mein Vorname und Maya Entschuldigung. M-E-E. Er, Maya, mein Nachname. Okay. Maja, Frau Maja. So, spreche ich Ihren Namen richtig aus? Frau Maja? Okay. Genau, ja. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, würde ich gerne ein paar allgemeine Fragen über Sie stellen. So, erstmal, wie alt sind Sie, Frau Maja? Ich bin 48. Wann sind Sie genau geboren? Ach gut, ich habe mich nicht überlegt. Moment bitte. 4. Ich bin 2.3.1974 geboren. Ja, ich bin 2.3.1974 geboren. Und wie groß sind Sie, Frau Meier? Ich bin 1,56 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? 71 und auch ein bisschen mehr, vielleicht 200 Gramm. Okay. Und was machen Sie beruflich, Frau Meier? Ich bin Schuhkauffrau. Okay, Frau Meier. Was kann ich für Sie tun heute? So, was hat Sie zu uns geführt? Ach, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe seit gestern Abend sehr starke Oberbauchschmerzen. Ich kann nichts essen, nichts trinken seit gestern Abend. Das ist echt schlimm. Und wann liegt ganz genau Ihre Schmerzen, Frau Meier? Oberbauch, aber rechte Seite, linke Seite? Ich kann nicht richtig unterscheiden. Vielleicht rechte Seite. Okay. Und strahlen Ihre Schmerzen irgendwohin in Ihrem Körper aus? Ja, in die rechte Schulter fühle ich mich auch. Auf einer Skala, wenn Sie einschätzen können, von 0 bis 10. 10 wäre die schlechte Schmerz, Sie bisher gefühlt haben. So, wie stark Ihre Schmerzen? Eigentlich, ich schätze etwa bei 7. 7. Haben Sie gestern etwas Besonderes bemerkt? Gibt es einen bestimmten Auslöser für Ihre Schmerzen? Ich bin nicht sicher, aber gestern Abend hat mein Mann Geburtstag, deshalb haben wir Gänsebraten gegessen und danach oder seitdem habe ich diese Schmerzen. Aber was ich jetzt sagen würde, etwa seit 2 Wochen nach fettigem Essen, ähnliche Beschwerden hatte ich schon, aber dieses Mal sehr bis jetzt immer wieder andauern und immer wieder stärker geworden ist. Und nach dem Essen, so ist es plötzlich angefangen, oder? Genau, ja. Okay, Frau Moya, so ich würde gerne hier erstmal einen Kurs so zusammenfassen. So, Sie sind bei mir heute, weil gestern Oberbauch auftretende Schmerzen haben. Und seitdem haben Sie gar keinen Appetit, können Sie gar nichts essen und trinken. Und Ihre Schmerzen strahlt in rechte Schulter aus. Und Sie haben schon Ihre Schmerzen für eine Skala als 7 eingeschätzt. Und gleichzeitig haben Sie das berichtet, dass Sie seit 2 Wochen nach dem Fettigessen so diese Schmerzen noch immer haben. Aber seit gestern ist es andauernd und stärker geworden. Ist das ja richtig? Ja, ist alles richtig. Okay. Zwischendurch haben Sie Erdbrüche? Dreimal. Und wie ist Ihr Stuhlgang? So Durchfall oder etwas anderes? Haben Sie das bemerkt beim Stuhlgang? Nee, beim Stuhlgang gibt es keine Besonderheit. Und wie ist Ihrem Wasserlassen? Haben Sie etwas Besonderes beim Wasserlassen bemerkt? Ja, genau. Ja, heute habe ich bemerkt, dass mein Urin noch dunkler ist. Ja, bis gestern trinke ich etwa 2 Liter am Tag, aber ich weiß jetzt nicht, warum es so passiert. Jetzt echt dunkler Urin habe ich. Aber haben Sie gar keine Schmerzen, oder? Habe ich richtig verstanden? Beim Wasserlassen? Ja, genau, beim Wasserlassen. Nee, kein Schmerzen. Nur, wie gesagt, Farbeveränderung habe ich bemerkt, ansonsten nichts. Okay, und ist das Ihnen gerade übel? Ja, zu viel. Deshalb kann ich nichts essen. Normalerweise, mein Appetit ist so, aber ich habe Angst vor Erbrechen, deshalb möchte ich nichts essen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig schwierige Situation ist. Aber ja, finden wir auf jeden Fall heute dafür eine Lösung. Und darüber meine letzte Frage. So, wenn Sie eine bestimmte Bewegung oder eine bestimmte Position mit Ihrem Schmerzen verschlechtert oder erleichtert, gibt es eine bestimmte Position dafür? Nee, das ist unabhängig von Bewegung, aber wie kann ich beschreiben? Zum Beispiel manchmal kommt die Schmerzen echt schlimmer. Ich kann nichts bewegen oder ich kann nie mehr bewegen. Manchmal ein bisschen ruhiger geworden, dann kann ich noch was machen. Okay, dann können wir sagen, dass Ihre Schmerzen krampfartiger ist, oder? Ja, genau. Ja, genau, das ist das richtige Wort. Okay, Frau Meier. Haben Sie Fieber? Haben Sie das gemessen? Ich fühle mich warm, aber ich habe meine Temperatur nichts gemessen. Okay. Wie ist Ihre Schlaf? So, könnten Sie schlafen? Gestern Abend kann ich nicht richtig einschlafen, aber ansonsten habe ich keine Schlafstörung. Okay. Zwischendurch sind Sie abgenommen oder zugenommen? Haben Sie etwas besonders bemerkt? Nee, mein Gewicht ist immer gleich geblieben. Nach Schweiß? Das habe ich nicht bemerkt. Ich glaube, nee. Okay. Und leiden Sie an chronische Krankheiten, so ich meine Hochblutdruck oder Zuckerkrankheit oder etwas anderes? Ich leide unter Migräne. Ansonsten? Wie bitte? Ansonsten? Gar keine andere. Ansonsten keine chronische Erkrankung. Ich weiß es nicht, dass es auch darunter gesagt wird, aber ich habe schon Rückenschmerzen. Und mein Arzt hat gesagt, das ist ein Hernie- oder Bandscheibenvorfall, deshalb bin ich operiert worden. Aber seit der Operation habe ich keine mehr Schmerzen. Okay. Dann Schritt für Schritt erstmal, so würde ich gerne fragen, für Ihre Migräne, nehmen Sie eine bestimmte Medikamente regelmäßig ein? Nicht regelmäßig, wenn ich Migräneattacke hätte, nehme ich Novalgin ein. Nehmen Sie andere Medikamente regelmäßig ein? Nee, keine. Über Ihre Operation, es Komplikationen geworden? Nein, ich bin nur 2 Tage im Krankenhaus gewesen. Dann die Nachsorgeuntersuchungen sind immer besser. Okay, das ist ja gut, es freut mich. Und sind Ihnen irgendwie andere Operationen oder Eingriffe bekannt? Oder nur für wegen Ihre Rückenschmerzen, Ihre Bandscheibe verlassen? Ich habe 2 Kinder. Beide habe ich mit Kaiserschnitt bekommen. Und bei der Geburt war komplikationlos, oder? Genau, beide sind komplikationslos. Okay. Sind Ihnen irgendwie eine Allergie gegen etwas bekannt? Haben Sie irgendwie gegen etwas bestimmte Genau, ja. Medikamente oder? Keine Medikamentenallergie habe ich, aber ich bin allergisch gegen Nüsse und Tierhaare. Sind Sie durchgeimpft, Frau Mayer? Gegen was? Gegen die Corona und die andere Impfungen auch, frage ich. Sind Sie sich regelmäßig impfen lassen? Eigentlich in der Kindheit habe ich meine alle Impfungen bekommen, soweit ich Und weiß. die Und Corona? gegen Covid-19 bin ich 3-mal geimpft. Und im Herbst habe ich auch Grippenschutzimpfung bekommen. Frau Mayer, waren Sie im Ausland seit 6 Monaten, letzte 6 Monaten? In letzter 6 Monaten war ich nie. Okay. Und leben Sie allein oder mit Ihrem Partner, Partnerin oder mit Ihrem Kinder? Eigentlich, ich bin verheiratet und wie gesagt, ich habe 2 Kinder, wir leben zusammen. Leben Ihre Eltern noch immer? Meine Eltern genau leben beide. Haben Ihre Eltern bestimmte Krankheiten, so zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Hochblutdruck oder Zuckerkrankheit oder irgendetwas anderes? Oder sind Sie ganz gesund? Nee, die sind natürlich älter. Ich bin 48 schon und mein Vater leidet an Zuckerkrankheit und erhöhter Blutdruck. Und bei ihm auch ein Asthma bekannt. Und meine Mutter leidet aktuell an, wie kann man sagen, die Lipidwerte ist immer im Blut erhöht. Deshalb dagegen kriegt sie Medikamente. Und sie hatte etwa vor 10 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Und haben Sie Geschwister, Frau Meier? Ich habe einen Bruder. Mein Bruder. Und ist er gesund? Leider, ach Gott, das ist echt traurig, aber etwa 10 Monate vorher hat er einen Herzinfarkt bekommen und daran gestorben. Es tut mir richtig leid, Frau Meier. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist Ja, das ist wirklich für uns schwierige auch. Zeitpunkte für Sie. Ja. Frau Mayer, so haben Sie noch immer Ihre Regelblutung? Seit 2 Jahren nicht mehr. Es kann ein bisschen unangenehm sein, aber ich muss diese Fragen für meine alle Patienten stellen. So, wie ist gerade Ihr Geschlechtsverkehr? Haben Sie regelmäßig oder sind Sie noch immer aktiv? Ich kann einfach sagen, wie früher, ich habe keine Veränderungen bemerkt. Okay. Alles normal. Brauchen Sie Frau Meier? Nie, ich habe bisher nie geraucht. Ja, das ist ja richtig gut für Sie und für Ihre Kinder. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu, wenn ich mit meiner Freundin getroffen habe, ein, zwei Gläser Rotwein, vielleicht im Monat, vielleicht alle zwei Monate. Und meine letzte Frage, nehmen Sie bitte nicht übel. Ich muss diese Frage auch für meine alle Patienten stellen. So ist eine Routinefrage. So, haben Sie in Ihrem Leben irgendwann mit den Drogen einen Kontakt gehabt? Nee, keine. Okay. Okay, Frau Meier. So, ich bin gerade durch mit meinen Fragen. So, möchten Sie etwas hinzufügen? Ich möchte kurz fragen, wie lange muss ich diesen Schmerzen durchhalten? Mhm. Weil ich bin echt seit gestern Abend fertig. Ich bin raus, Herr Doktor. Ich möchte irgendwie ein Schmerzmittel oder sowas. Ich habe bisher keine Medikamente eingenommen, weil eine Freundin von mir hat mir gesagt, Bauchschmerzen ist wichtig. Deshalb versuche ich durchzuhalten, aber wie gesagt, ich bin raus. Ab jetzt möchte ich nichts weiterhin vertragen. Ja, ich kann mir gut vorstellen. So, erstmal untersuche ich Ihnen körperlich, dann nehme ich den Blut ab und brauchen wir auch die Urinprobe von Ihnen und machen wir Ultraschall und hochwahrscheinlich am Ende brauchen wir andere Untersuchungen auch, aber ich kann Ihnen ganz genau versichern, dass unsere Diagnoseprozesse nicht mehr lange dauert und dann kommen wir Ihnen mit einer Lösung und bis dahin, nach der Untersuchung, gebe ich Ihnen auf jeden Fall eine Schmerzmittel, dann müssen Sie nicht mehr Ihre Schmerzen aufhalten. So, sind Sie damit einverstanden, Frau Meier? Ja, aber ich möchte auch eine andere Frage stellen. Ja. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist eine diagnostische Methode, die wir benutzen. Und es ist ganz schmerzlos und wir brauchen gar nichts. So, es funktioniert mit den Geräuschsignalen. Und dann können wir als Arzt unter Ihre Haut, welche Gewebe oder welche Veränderungen oder welche Schwellungen da aufgetreten ist. So, aber es ist, wie ich gesagt habe, keine Nadel da gibt, keine Schmerzen, keine Betäubungsmittel, nichts eigentlich. Alles klar. Vielleicht meine anderen Kolleginnen haben die Fragen, so sie können gerne stellen. Jemand eine Frage oder? Ich denke, keine Frage. Können wir als Gespräch führen? Ja. Guten Abend. Sorry? Darf ich? Ja, könnten wir als Gespräch durchführen. Okay, guten Abend, meine Oberärztin. Ich habe heute eine Patientin als stationär aufgenommen. Haben Sie kurz Zeit, dass wir darüber diskutieren können? Ja, bitteschön. Ja, Helene Meier, sie die 48 Jahre alt und Übergewicht, die Frau. Und sie ist bei uns gelandet, weil sie seit gestern Oberbauchbereich Schmerzen hat. Und seitdem hat sie gar keinen Appetit und sie hat das berichtet, seine Schmerzen hatten rechte Schulter ausgestrahlt. Und gestern Abend hat sie mit ihrem Mann so nachdem der Abendbrot gegessen hat, haben die Schmerzen plötzlich angefangen und zwischendurch stärker geworden und sie hat ihre Schmerzen als kampfartiger beschrieben und mit einem Schmerzskala mit 7 von 10 eingeschätzt. Und Außerdem hat sie zwischendurch dreimal abgewaschen, aber abgesehen davon hat sie beim Stuhlgang nicht bemerkt. Aber beim Wasserlassen so hat sie eine dunklere Urin, so nämlich ja, dunklere Urin. Und außerdem hat sie das auch berichtet, so seit 2 Wochen habe sie diese ähnliche Schmerzen und Beschwerden, insbesondere nach fettigem Essen. Sie hat sich warm gefühlt, aber sie hat seine Temperatur nicht gemessen, seine Gewicht sich nicht verändert, so bei den B-Symptomen, alles ist unauffällig. Und außerdem mit ihren Vorerkrankungen, so leidet sie an Migräne und bei Bedarf nimmt sie dafür Novalgin ein. Und für ihre sofortigen Schmerzen hat sie nichts genommen. Und in Operationsgeschichte hat sie vorher wegen der Rückenschmerzen operiert geworden und seine 2 Kinder mit der Cesario oder mit dem Kaiserschnitt operiert geworden, aber alle Operationen waren komplikationslos. Und sie hatte Allergie gegen die Nüsse und ihre Haare. Sie ist geboostert und sie hat alle Impfungen geimpft lassen. Und außerdem raucht sie raucht nicht. Und Familienanamnese war unauffällig mit ihren Symptomen. Und vor 2 Jahren hat sie ihre Menopause. Deswegen seit 2 Jahren hat sie gar keine Menage und Regelblutung. Sie trinkt nur Alkohol als soziale Trinker und mit den Drogen haben wir gar keinen Kontakt. Und nachdem diese Anamnese würde ich gerne sie erstmal körperlich untersuchen und Blut abnehmen und auf jeden Fall Urinprobe fragen. Aber mit diesem Anamnese gehe ich davon, dass sie eine Cholangitis oder mit einer Cholezystitis kann auch sein. Die Bereich passt diese Krankheit ganz gut und Ausstrahlung steht auch da. Und seit 2 Wochen nach dem fettige Essen, so die sind eine bestimmte Symptome dafür. So deswegen nach körperlicher Untersuchung würde ich erst beim Ultraschall weitergehen. Und wenn ich beim Ultraschall nicht sehe, so entweder Computertomographie, aber am Ende würde ich ECTA durchführen, weil es gleichzeitig diagnostische Methode und Behandlungsmethode ist. Schön. Sie haben gesagt, dass Sie diese Patientin stationär aufgenommen haben. Genau. Haben Sie ihr Temperatur gemessen? Ich habe gar keine Zeit finden zu körperlichen Untersuchungen. Aber während ich körperlich untersuche, messe ich auf jeden Fall ihre vitale Werte nochmal. Okay. Und welche Laboruntersuchung würden Sie jetzt durchführen? Ich würde gerne die Enzymwerte von der Leber gucken Ja. und gleichzeitig würde ich gerne die Enzymwerte von der Pankreas gucken und außerdem würde ich gerne wissen, was ist der Grund diese dunklere Urin. Sie haben auch einen Verdacht auf eine Entzündung in der Gallenblase. Ja, Möchten Sie auch genau. Entzündungsparameter gucken? Ja, richtig, genau. So CAB und BCG gucke ich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ob wir Lymphozytos haben oder nicht. Okay, und wenn Sie eine Abdomen-Ultraschall durchführen werden, bei der Sonografie, was könnten Sie darstellen bei dieser Situation, frage ich. So, ich kann mir vorstellen, dass ich beim Gallenblasen so Steine sehen kann oder beim Koledox. Aber beim Forschungen sagt das so, beim Koledox ist es hochwahrscheinlich richtig schwierig, beim Ultraschall eine Steine sehen. Aber ja, anstatt dessen kann man die verdichte Koledox Wand sehen kann, entzündete Koledok-Wand. So, ich würde das erwarten. So sehen. Und wieder die Wände oder der Wand von Gallenblase, erwarten Sie auch Verdickung? Es kommt darauf an, eigentlich, aber wenn es eine Cholezystit ist, ja, erwartet er auch. Und als Therapie? Am Ende. Was könnten Sie einleiten? Ja. Cholezystektomie. So, es ist die. So, kann man auch mit der anderen Behandlungsmethode weitergehen, aber diese Probleme in 5 Jahren nochmal und nochmal auftreten. Und deswegen so gerade ist Cholezystektomie empfohlen. So, ich würde. Und. Ja. Genau, das ist echt richtige Therapie, aber bis Cholezystektomie braucht dieser Patient noch was. Schmerzmittel. Und sonst? Ansonsten fasten. Sie dürfen nicht essen. Sie darf nicht essen. Aber ja, wie kann ich das sagen? So ist es mir nicht gerade eingefallen. Erstmal empfehlen wir Karenz mit dem Essen. Karenz, ja. Und danach natürlich einen Zugang legen und danach Flüssigkeitszufuhr. Die braucht auf jeden Fall. Und natürlich ein Schmerzmittel. Ich möchte besonders oder trotz unseres Wissens in Deutschland kann man einfach ein Schmerzmittel geben. Weil die denken, die Patienten jetzt unter uns, unter Ärzte, deshalb, wenn es irgendwelche Komplikationen vorkäme, könnten wir einfach diese Situation überstehen. Deshalb, wenn die Patientin sagt, ich habe Schmerzen, ich würde gerne empfehlen, bieten Sie bitte erstmal Schmerzmittel vor der Anamnesegespräch auch. Weil das ist sehr, sehr selten. Und in Deutschland, das ist leitliniengerecht, kann ich sagen, in der Leitlinie gibt es auch so, kann man einfach oder darf man einfach ein Schmerzmittel bieten. Aber das ist ja Sache, so, ich habe schon darüber gelesen und vor kurzem habe ich darüber im Amboss auch gelesen und insbesondere für die Appendektomie zum Beispiel, für die Appendizitis. Ja. Da haben wir immer in der Medizinfakultät und mein ganzes Leben darüber so gelernt. Bis Appendizitis fest als Diagnose ist, dürfen wir gar keine Schmerzmittel geben, weil es unsere Untersuchungsresultate verändern. Das ist eigentlich eine Sprachprüfung, deshalb sollten wir so viel besprechen, aber das ist hochwahrscheinlich eine Cholezystitis oder Cholelithiasis. Ja. Ja, genau. Und Ultraschall ist immer unter dem Hand. Beim Gespräch kann man auch durch Ultraschall gucken und direkt eine Diagnose vorgehen. Deshalb, das ist nicht so schlimm. Okay, dann frage hier ich. Kann ich sagen, fast alle Internisten können Ultraschall. Okay, dann frage ich, wenn meine Patientin oder Patientin Schmerz hat, so bitte ich auf jeden Fall erst, ob sie oder er eine Schmerzmittel. Brauchen Sie Schmerzmittel oder könnten Sie bis Ende des Gesprächs aushalten? Dürfen Sie das fragen? Okay, mache ich das schon. Und meine letzte Frage, meine Oberärztin, sollen wir Antibiotiktherapie jetzt oder während des OP durchführen? Gibt es Unterschied dafür? Gute Frage. Wir haben jetzt keine feste Diagnose. Wenn es Cholezystitis ist, dann könnten wir direkt ein Antibiotikum einleiten. Aber Aktuell kann ich bei dieser Situation nicht sicher sagen, wenn es Pankreatitis ist. Sollen wir ein anderes Antibiotikum auswählen? Zum Beispiel bei der Cholestitis können wir einfach eine Cephalosporin anordnen. Aber bei der Pankreatitis muss man auf jeden Fall ein Carbapenem einleiten. Mhm. Deshalb aktuell braucht sie nicht so eilig ein Antibiotika. Aber nachdem wir die Diagnose festgestellt haben, dann sollten wir das einleiten. Okay, danke schön. Ja. Danke. Ja, aber zum Beispiel, wenn wir eine Cholezystektomie planen, eine perioperative Prophylaxe ist schon genug. Okay. Wenn keine Komplikation braucht man keine mehr Antibiotikum nach der OP. Okay. Jo. Hat jemand noch andere Fragen oder haben Sie noch andere? Ich bin durch mit den Fragen. Alles. Das war richtig. Cool.